Monsanto verschwindet nach der Übernahme durch Bayer. Das teilte Bayer-Vorstandschef Baumann mit. Nach dem Ja aller Kartellbehörden kauft der Leverkusener Konzern den US-Saatgut- und Pestizidhersteller am Donnerstag für 56 Milliarden Euro. Der Papst stellt sich gegen die Mehrheit der deutschen katholischen Bischöfe. Sie sind dafür, dass protestantische Ehepartner in Einzelfällen die Kommunion empfangen dürfen. Der Vatikan erklärte, die Zeit für eine offizielle Erlaubnis sei noch nicht reif. Bundesfamilienministerin Giffey hat dazu aufgerufen, Feinden der Demokratie klare Kante zu zeigen. Giffey beklagte auf der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen in Berlin, dass das gesellschaftliche Klima rauer geworden sei. Die Polizei hat die größte Menge LSD sichergestellt, die jemals in Deutschland gefunden wurde. Fast 50.000 Portionen. Ein Ehepaar aus Rheinland-Pfalz soll über Scheinspeditionen Drogen quer durch Europa transportiert haben. WDR aktuell. Aus dem Sport. Der KFC Uerdingen darf in der nächsten Saison in der dritten Liga spielen. Der Deutsche Fußballbund hat dem Traditionsverein die Lizenz dafür erteilt. Mathis Jungblut, WDR Sport. Der DFB hatte einen möglichen Formfehler im Zulassungsverfahren untersucht. Nach dem sportlichen Erfolg in den Aufstiegsspielen gegen Waldhof Mannheim war bekannt geworden, dass Uerdingen bestimmte Geldreserven zu spät beim DFB hinterlegt hatte. Doch der DFB entschied heute, der verspätete Eingang der 1,2 Millionen Euro beim DFB sei nicht dem Verein anzulasten. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Abend ist es immer noch 21 bis 26 Grad warm. In der Nacht bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf Werte um 14 Grad. Morgen ist es erst bewölkt, später lockert es auf und am Nachmittag scheint oft die Sonne. In Remscheid werden es bis zu 23 Grad, in Marl und Soest 24. Am Mittwoch ist es sonnig und heiß, 26 bis 31 Grad. In der Eifel kann es Schauer und Gewitter geben. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. Sehr gut, dass Sie dabei sind. Über die Egozentriker Trump und Kim Jong-un haben wir eben schon in den Resonanzen nachgedacht. Und über das Ich debattieren wir jetzt auch hier im Hörspiel in dieser Woche. Die Grenzen der Selbstdarstellung loten unsere Autoren aus. Die Grenze zwischen Egozentrismus und Kunst. Wie viel genialen Narzissmus das Publikum aushält, das fragt zum Beispiel Klaus Kinski sich und sein Publikum sehr brachial. Wir starten aber heute mit Rolf-Dieter Brinkmann, der die popliterarischen Zugänge zum eigenen Ich am konsequentesten umsetzte. Ich, das bedeutete für ihn zum Beispiel, sich akustisch beim, ich zitiere, Pissen auf dem Trottoir aufzunehmen. Sein Monolog Wörter, Sex, Schnitt, jetzt fällt draußen gleichmäßig, entstand 1973 in Köln, als er sich aus dem Literaturbetrieb zurückgezogen hatte und mit dem Mikrofon ein improvisiertes, atemloses Sprechen erprobte. Und an diesem atemlosen Sprechen werden Sie in der nächsten halben Stunde nicht vorbeikommen. Wörter, Sex, Schnitt, jetzt fällt draußen gleichmäßig. Rolf-Dieter Brinkmann. Jetzt fällt draußen gleichmäßig und träge, schwerfällig Schnee in kleinen, nassen, matschigen Flocken. Ich sitze in meinem Zimmer, das 3,5 mal 5 Meter groß ist. Ein kleines, schmales Zimmer mit einem Fenster. Als ich vor 10 Jahren in diese Wohnung zog, habe ich dieses kleine Zimmer als Mietzimmer bewohnt. Jetzt schreibe ich hier drin, ein Schreibtisch steht darin, ein kleiner, billiger, gelber Schrank, ein Stereogerät, eine elektrische Ölheizung, einige Bücher. Nein, an Literatur bin ich nicht mehr so wild interessiert. Ich bin mit Fritz Mautner der Ansicht, dass Sprache, Wörter, Sätze zur Welterkenntnis völlig untauglich sind. Es sind immer nur Wörter und Sätze, Formulierungen. Aber was ist denn da tatsächlich? Und das kann Sprache, Dichtung nicht sagen. Dennoch macht mir Spaß zu schreiben, ohne Absicht ohne ein Ziel. Und ich werde immer vollkommen bedrückt, wenn ich auf ein Ziel, eine Absicht hinschreiben muss. Auf irgendeine Verwertung hin. Sei es ein Buch, sei es eine Sendung, sei es ein Artikel. Überall, wo Geld hintersteht, dann bekomme ich ein ganz unwilliges, widerwilliges Empfinden gegenüber der Arbeit, die mit dem Schreiben auch verbunden ist. Manchmal, für Augenblicke, komme ich zu der Ansicht, dass einfach der Akt, die Tätigkeit des Schreibens, eine Art Widerstand sein kann gegenüber all der lärmenden, tobenden und wie verrückt herumrasenden Umwelt. Und vielleicht ist das, ich bin mir da nicht ganz sicher, vielleicht ist das für mich der eigentliche Antrieb oder die eigentliche Bedeutung oder die tatsächliche Tätigkeit, wenn ich etwas schreibe. Ein atemloses Sprechen. Ist gleich Polizei, ist gleich Arbeit, ist gleich Polizei, ist gleich Staat, ist gleich Geld, ist gleich Anstrengung, ist gleich Polizei, ist gleich Kontrolle. Und deswegen mag ich all diese Zusammenhänge nicht. Ein atemloses Sprechen. Etwa die Schriftsteller des ausgehenden 18. Jahrhunderts, dem Anfang des 19. Jahrhunderts, bewundere an deutschen Schriftstellern und was ich auch an ausländischen Schriftstellern heute bewundere, an gegenwärtigen deutschen Schriftstellern fast gar nicht, ist, dass sie noch Empfindungen ausdrücken konnten und dass sie dort für Empfindungen, für Gefühlszustände und damit auch ein atemloses Sprechen. Ich stelle immer wieder fest, dass es heute fast nur noch möglich ist, Dinge auszudrücken und Dinge widern mich an. Ein atemloses Sprechen. Verheiratet. Und verheiratet zu sein, ist ein atemloses Sprechen. Nichts anderes, als den Zwängen und den Verkrüppelungen und Verstümmelungen durch den Staat, innerhalb dessen man mit jemandem lebt, also innerhalb der staatlichen Organisation, verstümmelt und verkrüppelt zu werden und damit ausgeliefert zu sein. Ein atemloses Sprechen. Es ist schlimm, denn auch die Empfindungen werden durch die Dinge, die da sind und durch die Organisationsform so in die Enge getrieben, dass man sich oft nur noch anschreit. Ein atemloses Sprechen. Diese Organisationsform, die wir gegenwärtig haben, hetzt Männer und Frauen gegenseitig und gegeneinander auf. Ein atemloses Sprechen. Eine Zuneigung, eine zärtliche Empfindung muss eigentlich hier innerhalb dieser staatlichen Regelung zwischen Mann und Frau, zwischen Männern und Frauen verdorren. Ein atemloses Sprechen. Und überblicke ich die Zeit, die Geschichte, jedenfalls, ich habe mich nie sehr viel mit Geschichte beschäftigt, aber das, was ich davon weiß, so kann ich sehen, dass am Staat so viele Empfindungen und Gefühle verreckt sind. Ein atemloses Sprechen. Kaputt gegangen. Ich erinnere, in der Kindheit eine Münze gesehen zu haben, auf der stand, Gold gab ich für Eisen. Ich habe das nie verstanden. Und aus den massiven Messingkugeln des Krieges von 1870-71 oder 1914-1917 habe ich Aschenbecher gesehen, die verziert waren. Aus Permanentkriege. Kriegsgerät. Also Kriegsgerät als Schmuck. Das waren die gespenstischen Dinge, vor denen dann ein kleines Kind gestanden hat. Immer Krieg. Sehe ich genauer hin, in meine eigene Kindheit erblicke ich überall Krieg und Kriegsdinge, von Anfang an. Ein atemloses Sprechen. Später, bis 1950, 53, bis in die Schule hinein und später bis in die Hochschule, bis in den Beruf. Überall. Und Sie wollten mir das alles andrehen als Realität. Aber er ist von Anfang an da und zieht sich immer weiter. Ein atemloses Sprechen. Situation, wenn ich durch die Stadt gehe. Ein atemloses Sprechen. Ich möchte mir das alles vom Leibe halten, alles fernhalten. Ein atemloses Sprechen. 3,5 mal 5 Meter großem Zimmer. Ein atemloses Sprechen. Damit ich einige witzige Schnitte, leichte Sätze, Schnitte schreiben kann. Schnitte. Fährt dieser alltägliche Schnitte durch und bedrückt Schnitte Überfülle. Schnitte. seitdem ich aufgehört habe, 1909. Ein atemloses Sprechen. Sich in diesem konfusen und wirren Zustand, in dem ich mich damals befunden habe. Seit der Zeit habe ich mir die Gelegenheit genommen und habe mich mehr mit Wörtern und mit Sprache beschäftigt, wozu ich vorher nie kam, weil ich immer den abstrakten Begriff im Kopf hatte, Literatur, Kunst. Ein atemloses Sprechen. Und wie stark sich die... Ein atemloses Sprechen. Ein atemloses Sprechen wegen Kultur. Das ist Unsinn. Mehr oder weniger größeren Räuschen erlebt. Wörter. Mich stimmt auch die Erfahrung nachdenklich, dass... Wörter. Wenn man lange genug über einen Satz oder über ein einziges Wort nachdenkt... Wörter. ...verstehen versucht, der Satz, das einzelne Wort, total... Wörter. ...und immer unverständlicher wird... Und immer weniger erscheint. Und hinterher Wörter. Noch ein einziges Witzwort oder ein einziges witziges, satzähnliches Gebilde ist. Blumenkohl. Das heißt eigentlich, dass Unsinn zu reden überhaupt nicht möglich ist innerhalb von Sprache. Blumenkohl. Aber auch die grässliche Verselbstständigung der Wörter und Sätze, die man einmal aufgenommen hat, in Blumenkohl. Großer Erschöpfung und im Alleinsein. Das ist zum Beispiel das Erlebnis gewesen, als ich im Winter vor 3 Jahren in diese Mühle am Anfang des Hunsrück gelebt habe. Rosenkohl. Taumelte und alle vergangenen Sätze und Wörter wieder auftauchten und ich ganz verwirrt durch Stämme, durch dieses kleine, schmale, lichtlose Tal, wo diese Mühle war, ohne Licht, hindurchgegangen bin und gar nicht verstand, wo ich war. Und immer wieder tauchten diese vergangenen Sätze und Wörter auf. Blumenkohl, Rosenkohl. Bei großer Verselbstständigung der Wörter tritt eine körperliche Abwesenheit, das Gefühl einer Desorientierung auf. Und diese Abwesenheit aus dem Moment ist, glaube ich, das Schlimme an der Überfülle an Wörtern und Begriffen. Das weiß ich. Ein anderer Zustand ist der totalen Lächerlichkeit von Wörtern und Sätzen und damit verbunden ihre Verkleinerung angesichts dessen, was tatsächlich da ist. Schäbig. Dieser eine Tisch. Und dann das Wort Tisch. Tisch. Tisch. Tisch. Ich bin auf eine seltsame Formulierung gestoßen, die mir so genau zu stimmen scheint. Und zwar bei Fritz Mautner, in seinen Beiträgen zu einer Kritik der Sprache. Er kommt immer wieder darauf zurück, auf das, was er im Verhalten eines Menschen, in einem aktuellen Verhalten eines Menschen, einer einzelnen Person, Wortaberglaube nennt. Aus diesem Grund, aus dieser Einsicht in die Möglichkeit eines Wortaberglaubens, mag ich auch die ganze Stilisierte und die Stilisierungen in der Literatur nicht mehr. Das Stilisieren der Wörter, der Wortfelder, es kommt nichts dabei raus. Es ist Unsinn. Aber der Unsinn ist so ernst gemeint in der deutschen Literatur. Und das ist das Widerliche an der gegenwärtigen deutschen Literatur. Ich lese Ihnen jetzt eine Postkarte vor. Lieber Karl, deine Jauche habe ich zurückgehen lassen. Die Post hat sich sehr gewundert. Musste extra Porto zahlen. Du Flimmerschwein. Zieh vorher ab, sonst geht die Rübe aus. Ewig dein Jucken. Eine zweite Postkarte. Liebe Renate, in der Kaufhalle ist jetzt Winter. Alle Dinge hängen raus. Bald wird es Zeit für die Überzieher. Ich sehe schon nichts mehr. Der Haumich kann auch schon vorbei und hat nachgefragt, wie das angeht. Bestell ihm nochmal guten Mus. Beim letzten Mal war er ein bisschen scharf. Das will ich nicht normal haben, sonst, du weißt ja. Hör auf mit dem Stacheldraht, dafür ist es zu kalt. Pflegel die Mücke. KZ. Noch eine Postkarte. Lieber Glibbe, Sülze ist nicht gekommen. Das Buch liegt immer noch im Schaufenster rum. Das kriege ich nicht raus damit. Unbedingt die Batterien nachsehen. Schlamperei. Überall dasselbe. sonst morchelt der Haus noch Kummer und fummelt die Rücklinie. Ich war 3 Wochen nicht im Hund, kein Brand in der Tasche. Blas mal endlich den Staub von der Nülle, sonst ist die Scheibe nicht mehr lange allein, du Schlemiel, dein Wrangel. Eine Postkarte. Liebe Mucki, eine Knolle wächst nicht in den Himmel. Die Nüsse sind durch den Kuchen gezogen, auch das Telefonbuch hat mitgemacht. Oskar Much hat einen Sprung gemacht in seine Zacken. Darauf fing er an zu kacken, oh je, überall, 1/4 Pfund von allen Sorten. Die Hühner gehen immer ein im Frost. Die Energiekrise ist in Butterberg. Bald ätzen sie wieder Margarine in der Massage. Wo ist der andere da geblieben? Hier müssen wir die Türken musten. Die Ratten sind schmal, sie haben die Fisseln auf. Anschließend eine Gigi in der Tumba. Worauf soll man sich noch versteifen? Aufs Kneifen? Dein Otto Sauerbier ist hier. Udo. Lieber Feist, seit wann hast du die Ameisen? Die Parolen sind vorbei, der Busch ist voll. Überall Kuhweit, nichts als kahl. Und das Kino spielt hier Pilly Kid und Bad Garrett. Ich war auf dem Klo die ganze Zeit beim Hauptfilm. Gleich daneben ist die Rentenanstalt. Die Süßen sind schlimmer als Muskat, genau wie Hans Hoff. Die Mühle im Wald ist kalt wie die Kuh, sie hat den Deckel zu. Die Spatzen auf die Mech haben den 2. Band gekriegt. Sie schwatzen wie die Russen im Transistor von Cuxhaven. Ich verbleibe mit verbindlichem Dank dein Hudeljodel. Und immer wieder die Feststellung, dass die geringste Abweichung, die man heute macht, sofort zu dem Wort verrückt, das aus der Umgebung einen herankommt und herangetragen wird, auftritt. Das Wort verrückt tritt überall in jedem Zusammenhang auf, bei der geringsten Abweichung. Wieder ein lichtloser Tag in Köln. Mein Kontoauszug vom 30.11.1973. Soll 1000 D-Mark, 426 D-Mark, 5 Pfennig. Neuer Kontostand. Soll 809 D-Mark, 5 Pfennig. Wie kriege ich diese minus 809 D-Mark, 5 Pfennig wieder vom Konto der Stadtsparkasse Köln runter? Das ist die Frage, vor der ich jetzt stehe. Keine Rücklagen, keine Möglichkeiten, etwas zu verdienen. Ich müsste wieder Wörter machen. Mit Wörtern ist nicht viel Geld zu verdienen. Also was läuft? Soll ich Tankstellenwärter werden? Soll ich die kulturellen Wörter verwalten? Muss ich Gangster werden? Am bisher übelsten sind meine Erfahrungen mit den Massenmedien. Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, was sonst noch gibt. Das sind ja Medien für Massen. Und das heißt direkt Kontrollmaschinen. Ich habe erlebt, dass vor jedem technischen Gerät eine meist armselig ausgebildete und fantasielose Figur gestellt wird, als eine Art Wächter für die Maschinen. Und diese armselige Figur sagt dann immer wieder, das geht nicht, entweder aus Trägheit oder aus Unwilligkeit, aus Müdigkeit, aus Fantasielosigkeit. Die Hauptsache dieser kleinen Figuren ist, dass sie bei einem Medium arbeiten, mit Maschinen, das aktuell ist. Und dann das Reden in den Redaktionen. Dann die Kontrolle. Und vor allen Dingen die mehrmalige Kontrolle. Die Kontrolle bei den Medien ist am übelsten und oft am undurchschaubarsten. Ich habe lange Zeit gebraucht, um dahinter zu kommen. Die erste Kontrolle findet statt bei der Auswahl eines Textes. Das heißt, durch Annahme oder Ablehnung. Oder welche Passage aus einem Text genommen wird. Das ist erstmal die erste Kontrolle. Die zweite Kontrolle betrifft die Korrektur eines angenommenen, ausgearbeiteten Textes. Die Empfehlung, diese oder jene Wörter zu streichen oder diese und jene Formulierungen auszulassen, das heißt herauszunehmen. Sie sagen, bitte nehmen Sie das doch heraus. Das ist das zweite Stadium der Kontrolle. Die dritte Kontrolle ist bestimmt durch die Platzierung des Textes innerhalb des Gesamtprogramms, in dem dieser eine Arbeit erscheint. Die Uhrzeit und die Länge, die Dauer einer Sendung. Die vierte Kontrolle findet statt durch die gepflegten, kulturellen und routiniert höflichen, empfindungslosen Sprecherstimmen, die jeden Text durch ihre Aussprache mildern und verschandeln. Sie können die ungeheuerlichsten Dinge sagen, die ungeheuerlichsten Zusammenhänge, die schmierigsten Wörter sagen und die empfindungsreichsten Wörter sagen. Und immer klingt es gleich. Das ist die vierte Kontrollinstanz. Die fünfte Kontrolle ist dann die saubere, perfekte und gefilterte Art der Aufnahme, sodass gar nicht mehr die Atmosphäre eines lebendigen Körpers vorhanden sein kann, innerhalb dessen, was gesendet oder gedruckt wird. Das heißt, mit diesen kleinen Rülpsern, Verschnitzern, mit diesen kleinen Atemgeräuschen, mit dieser falschen, sogenannten falschen Betonung. Also, das ist die fünfte Kontrolle. Wenigstens fünfmal wird also kontrolliert, gewusst oder nicht gewusst, bei Massenmedien. Und so wundert mich auch nicht meine Beobachtung, die ich während dieser Tonbandaufnahmen für diese Sendung gemacht habe. Und zwar an den verschiedensten Orten, in den verschiedensten Situationen, wenn ich mit diesem Gerät irgendwo hingegangen bin, und an den verschiedenen Orten mit den verschiedenen Leuten, die ich gefragt habe, etwas zu sagen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass sie zuerst immer ein neugieriges, aber viel stärker als die Neugier, ein misstrauisches Beobachten und Herübersehen zeigen. Das sagt, wie mächtig eigentlich dieses aufgeblasene, in ihren Köpfen aufgeblasene Medium, das sie in diesem winzigen Tonbandgerät sehen, in ihren Köpfen ist. Nämlich draußen, in Cafés, auf der Straße, beim Vorbeigehen, irgendwo. Das Gerät, das sofort mit einem Massenmedium assoziiert wird in ihren Köpfen, also mit etwas Offiziellem. Und also eine Maschine steht über der einzelnen Person. Das haben sie schon längst in dem Kopf. Und dann, nach einiger Zeit, nachdem etwas mit diesem Gerät umgegangen ist, nachdem sie das genauer gesehen haben, kommt dann prompt die Haltung eines Sich-Aufspielens davor. Ein Sich-Aufspielen vor dem Gerät, ein Sich-Produzieren vor dem Medium. Und das sagt wieder dasselbe, dass nämlich immer das Medium oben in ihren Köpfen als ein riesiges Auge schon vorhanden ist. Und das zeigt dasselbe, dieses Sich-Aufspielen, wie vorher beim Misstrauen und bei der ängstlichen Befangenheit, dass wiederum für sie das Medium höher gestellt ist als sie selber. Niemals. Jede Formulierung ist überflüssig. Jede Formulierung, jeder Satz, jedes, was in der Sprache ausgedrückt ist, ist überflüssig. Hinzu kommt, neben diesen vorher kurz erwähnten fünf groben Kontrollvorgängen, dass sich jedes Massenmedium wie ein Riesenparasit verschiedene Wirtstiere hält. Besonders stark im kulturellen Bereich ist das zu sehen. Jedes Massenmedium, Rundfunk oder Fernsehen, hält sich als mächtiger Parasit seine Künstler. Natürlich scheint das im ersten Moment eine Symbiose zu sein. Denn der einzelne Künstler lebt ja von diesem Medium und umgekehrt. Aber das stimmt nicht. Denn meistens ist es so, dass der Einzelne gegenüber diesem Parasitmedium durch endlose Verwaltungs- und Kontrollinstanzen zu kriechen hat. Und das ist dann im Bewusstsein für das, was er macht oder machen möchte oder machen will oder macht, ungeheuer abträglich. Von der sogenannten Symbiose bis zu dem offenen Parasitentum des Mediums, das ist ein sehr kurzer Weg. Und jeder Einzelne, der dafür einmal gearbeitet hat, wird das ohne weiteres bestätigen können. Hinzu kommt noch das sogenannte Prinzip der Demokratie. Alles und jedes gleich zu machen, egal was, was durch das Medium nämlich geschickt wird, ist alles gleich, wahllos nebeneinander, ohne Unterschied. Alles wird gleich gemacht, gleichmäßig und das heißt gleich mittelmäßig behandelt. Ich ging einmal nach einer Besprechung im Rundfunkhaus durch Gänge und habe mich dort innerhalb dieser langen Gänge, da ich mich dort nicht auskenne, verirrt und gelangte in ein Fernsehstudio. Es war gerade dort Aufnahme und dort habe ich eine merkwürdige Szene gesehen. Und zwar nämlich herumlungernde Menschen an Maschinen. Dieses Herumlungern war so widerlich, dass der Eindruck entstand, dass die Maschinen, an denen sie herumlungerten, viel besser waren als jede einzelne Person. Auch das sagt etwas über Medien. Ich habe oft den Eindruck, dass die Leute alle verrückt sind, wegen des Mediums. Sie haben alle das Wort Medium im Kopf. Medium. Und das Medium ist ein riesengroßer Begriff, der die einzelnen Leute alle erdrückt. Und er führt sie alle ab, dieser Begriff, wie ein Polizist. Die Begriffe sind ja eigentlich Polizisten. Die Polizisten führen die Körper von sich selber weg. Die Polizeiwörter, die Staatswörter, die kulturellen Wörter. Wo ist denn da der Unterschied? Das denke ich in diesem kleinen Zimmer, während draußen Schnee fällt. Sind nicht die kulturellen Wörter Mickey-Maus-Wörter? Ein Mickey-Maus-Lachen, ein Goofy-Lachen, ein Schwumpfiedel-Bumm-Duft-Di-Dai-Zuppel-Di-Guck-Di-Nuff-Di-Rupp-Di-Supp-Di-Lachen? Alles versuppt. Alles versuppt. Seltsam. Sehr seltsam. Sehr seltsam und nachdenklich machend. Ja. Das war Wörter, Sex, Schnitt. Jetzt fällt draußen gleichmäßig. Von und mit Rolf-Dieter Brinkmann. Realisiert von Herbert Kapfer und produziert 2005 vom Bayerischen Rundfunk.